Heute erfahrt ihr, warum es in Berlin kinderfreie Zonen geben sollte. Warum wir den Frühling lieben. Und dass ich nicht Oliver Pocher bin. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der zum Runterlaufen immer den Fahrstuhl nimmt und hochläuft. Na, war das mal ein Kompliment? Also woher weißt du das? Ja. Warte mal. Hallo erstmal da draußen. Hallo, an die digitalen Empfangsreden. Jetzt ist er schockiert. Jetzt weiß er gar nicht, was er sagen soll. Das werfen wir gleich noch im Detail aus. Ich muss mir noch eine Notiz machen. Wir sind gleich mittendrin, ey. Ja. Das geht ja gut los. Dick und doof. Habe ich dich voll überfallen. Schreibt man doof. Egal. Ja, hallo da draußen herzlich willkommen an diesem wunderschönen 19. Sonnigen April 2022. Und heute mit dabei, wie immer und in gewohnter Form, der Mann, mit dem der nicht lange rumeiert. Hi, Marc. Ja, hallo René, hallo Stefan. Hi. Ich werde nach wie vor nicht in diesen Kanos irgendwie einsteigen, dass ich sage, hier sind die beiden Typen, die... Ja, also ich würde höchstens sagen, die hier mit mir arbeiten und gut ist. Gut, ich möchte noch mal ganz kurz mal aufgreifen. Du sagtest, wie fahre ich hoch und wo runter? Sag nochmal. Ich kann mich nicht erinnern. Hast du gesagt, ich bin hochgelaufen und runtergefahren? Umgekehrt. Ja, genau. Umgekehrt habe ich es. Ja, genau. Hochgelaufen, runtergefahren. Nee, ich mache es aber tatsächlich andersrum. Ja. Ich fahre hoch und laufe runter. Nein, Stück. Für die Gelenke macht es keinen Sinn. Für die Gelenke macht Hochlaufen mehr Sinn als runterlaufen. Ja. Aber es ist total seltsam. Das ist wie so ein Automatismus. Da denke ich schon gar nicht mehr drüber nach. Siehst du? Aber ich fahre wirklich hoch, weil es bequem ist und laufe die Treppen runter. Ja. Dabei wäre runterfahren. Ja, aber runterfahren wäre ja noch easier, als die Treppen runterzulaufen. Fahr doch mal runter. Ja. Ja. Ja, okay, haben wir das auch geklärt. Hochwissenschaftlich. Danke, René. Also, ich sag Probleme, dir. Probleme. Ja. So, jetzt hast du schon gesagt, der Mann mit den Eiern. Wie nein, gesagt, der Mann, der nicht lange rumeiert. Ach so, okay, na ist dasselbe. Ja, denn Ostern ist ja vorbei, oder? Deswegen Ei. Ostern ist ja noch ganz nah. Ja, für uns war gestern und vorgestern Ostern. Der höchste christliche Feiertag ist soeben ins Lande gezogen dann, und schon wieder vorbei. Und jetzt freuen wir uns schon wieder auf Nikolaus. Ja. Nee, eigentlich nicht. Also erzähl doch mal kurz in zwei Sätzen, warum jetzt Ostern? Was war da nochmal? Hä? Das interessiert keine Sau, aber du kannst sagen, wie dein Ostern war. Ich habe jetzt keine Bibel bei, um nachzugucken. Gut. Gut, pass auf, wie Ostern funktioniert. Ja. Da müsst ihr in der Bibelstunde ein bisschen besser aufpassen. Und für die unter euch, die wie wir, die meisten Ostberliner, nicht religiös sind, das lässt sich alles bei Wikipedia nachlesen. Genau. Zusammengefasst, Jesus ist gestorben, Jesus ist wieder zurückgekommen. Ist gestorben und wieder da. Und ja. Aber meine persönliche Frage, wie war denn dein Ostern, Stefan? Mein Ostern? Du warst doch ja nicht im Land, oder? Im Land? Na Mensch, im Bundesland. Ja, das auch. Also ich habe schöne Ostern gehabt, waren ja 4 Tage und habe ein paar Leute besucht, war sogar mal in Dresden. Und da wartet jetzt ein Bekannter auf einen Bericht in diesem Podcast. Spielt er? Aha. Nein. Achso, spielt er nicht Union dieses Wochenende in Dresden? Dresden? Nein. Also ist so ähnlich, ist Leipzig. Ach, Leipzig. Ist ja fast das Gleiche. Ist doch fast das Gleiche. Genau. Sehr berüchtigt. Nein, ich war in Dresden. Ist doch beides die Bundeshauptstadt von Sachsen. Genau. Quatsch, die Landeshauptstadt von Sachsen. So. René, es wird nicht besser. Nee, die Sonne, ja. Nein. Also du warst tief in der Zone. Ich war tief in der Zone. Ein Tagesausflug nach Dresden, aber nicht zum Fußball, sondern zum Volleyball. Aber ich habe auch Fußballer gesehen, weil Dynamo Dresden hat auch gespielt. Bin am Stadion vorbeigefahren, wo gerade Schluss war. Da waren zahlreiche Fans und Polizei. Und warum Polizei? Ich denke, die haben das Fußball gespielt. Ist immer beim Fußballspiel. Die gehören immer Polizei. Beim Volleyballspiel war keine Polizei. Das ist der neutrale Fanclub. Ja. Da sind natürlich auch viel weniger. Das ist eine kleinere Halle, klar. Aber war sehr schön. Schönes Erlebnis. Mittags hin, abends zurück. Also da steht noch der Sport im Mittelpunkt, ne? Ja, doch, das stimmt schon. Ich höre heraus, es gibt da eine Marktlücke für Berliner Volleyball-Hooligans. Ja. Lass uns mal den ersten Berliner Volleyball-Hooligan-Club aufmachen. Nein, sowas haben wir nicht. Sowas gibt es nicht. Nein, also kann ich nur jedem empfehlen. Einfach mal so einen Tagesausflug. Ja, auf jeden Fall. Muss ja nicht Volleyball sein. Oh, übrigens ist nicht der einzige Sport ohne Hooligans. Ne? Eisstockschießen ist auch ohne Hooligans. oder Curling. Also das ist, das würde ich jetzt so nicht. Nee, selbst aber, selbst bei Marc beim Bull spielen, da ist immer Bambule, verstehst du? Bambule. Der Hooligan-Club Bambule vom Bull-Club. Das wäre doch ein geiler Bambule. Ja, also ja. Mein Ostern war super. Ja, geil. Wie war euer Ostern? Ja, ich sitze ja, ich mach mal die Reihe durch, ne? Ja. Weil ich sitze ja rechts von Stefan. Du sitzt rechts von Stefan, links von Marc, also sitzt du in der Mitte. Und genau, mittig vom Publikum. Ja. Und zwar, mein Ostern, ich habe ja eine Woche extra vor Ostern eine richtig krasse Osterwoche geplant und gebucht, nicht geplant. Und letztendlich war meine Osterwoche wie Schweden. Ja. Das ist nämlich ausgefallen. Oh, das auch wegen Corona. Okay. Das war, ist ehrlich gesagt, was zum Kotzen gewesen. Was passiert? Aber, ich konnte einen Tag konnte ich nutzen, den zwar schon nicht so wie geplant, wir wollten ja nach Niedersachsen fahren, mal rauskommen aus Berlin. Ja. Aber ich habe ihn dann im Spreewald verbracht und zwar in den Spreewelten, also nicht wirklich im Spreewald. Hervorragend. In dem Pinguinbad. Zum mit dem Pinguin da hast, bist du geschwommen? Ja, da ist eine Glasscheibe dazwischen, aber im Prinzip könnte man, wenn man es oberflächlich betrachtet, behaupten, man hätte mit Pinguinen geschwommen. Okay. Das größte Thermenbad da unten. Ich bevorzuge ja eher die Therme in Burg. Das ist ja noch, das ist ja bei Magdeburg. Das ist ja dann. Nee. Burg bei Magdeburg? Nein. Das ist Burg im Spreewald. Ja. Burg im. Okay. Aber wir wissen ja seit Dresden, dass René da nicht so fit ist. Nee, es gibt auch einen Burg bei Magdeburg. Sorry, aber. Ja, deswegen heißt er Magdeburg. Deswegen heißt er Magdeburg, wegen der Burg. Nee, genau, also es ist richtig, richtig cool gewesen. Wir wollten, also wir haben uns ein bisschen, haben wir geschwankt zwischen Tropical Island oder Pinguine im Spreewaldbad. Dann lieber die Pinguine. Genau, also auch vom Preis her. Also für eine Familie wird es halt zum Tropical Island 150 Euro. Und das ist nur der Eintritt? Und das ist nur der Eintritt, genau. Und für alles muss man extra bezahlen? Ja, das ist aber in dem Pinguinbad nicht anders, sondern sind natürlich auch andere Preise. Im Pinguinbad haben wir bezahlt 52 Euro für eine Familie. Und wie viele Pinguine waren dann mit? Kein einziger. Nee, also Pinguine haben wir auch gesehen, war super. Ist ein Spaßbad mit Rutsche. So mit, ich war auch schon mal da. Haben einen Rekord aufgestellt beim ersten Mal Rutsche. Also, ich war auf dem sechsten Platz der aktuellen Liste mit 15 km/h durch die Rutsche. Mhm. Und ich habe auch den Negativrekord eingestellt, als ich nicht alleine, sondern mit einem 8-jährigen Mädchen auf den Stoß durch die Rutsche wollte, sind wir wieder stecken geblieben. Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir in irgendeiner Rutsche dieser Welt stecken bleiben. Aber es lag nicht an doch, ich weiß es nicht. Aber wir sind dann, also ich habe das Kind dann quasi die Rutsche runtergeschubst. Mhm. Also von hinten so angestoßen, relativ gewaltfrei, ordentlichen Schubs gegeben. Und ich musste so auf allen Vieren in so einer Röhre quasi runterkrabbeln, bis da ein leichtes Gefälle kam. Okay. Musste dann ein bisschen, Ich kann mich an Storys erinnern, zum einen auch in einem Freizeitbad, wo in der Rutsche so wenig Wasser war, dass ich dann hinterher meine Badehose schon auflöste. Weil die nämlich geschliffen ist auf dem Boden. Ja, ich habe gesehen, der Trick ist, du musst dir die Po-Ritze machen, weil das die Arschbacken frei sind. Das geht nicht mit jeder Badehose. Ja. Und das andere, weil du gerade sagst, Rutschen, das weiß ich noch, ob ich das mal erzählt habe, vor 2 Jahren, glaube ich, in Oranienburg, wer ist das, Germendorf, der Dino-Park. Ja, auch sehr cool. Da warst du ja auch vor kurzem, habe ich gesehen. Ne? Das ist schon ein bisschen her, aber ja. Und da ist doch auch irgendwie dieser Berg, ne, wo man hochgeht und dann kann man da auch so runterrutschen. Ah, okay. Und da stand dann plötzlich ein fremdes Kind ohne Eltern und hat gesagt, oh, ich will auch mal rutschen, kann mich nicht mal einer mitnehmen und so. Fanden wir sehr skurril, aber wir haben dem Kind den Wunsch erfüllt und haben dann später auch die Eltern gefunden, aber war schon sehr krass. Die Mutter saß dann irgendwie mit dem Kind irgendwie im Sandkasten und das andere Kind war dann hunderte Meter weiter den Berg oben. Sehr gefährliche Eigenschaft bei Kindern, Distanzlosigkeit, ne? Genau. Ist nicht, nicht ohne. Ja. Gefährliche Eigenschaft bei Eltern, Handy dabei haben. Schmecker, genau. Immer ein Schmecker. Übrigens zu dem Dino-Park, ich wollte irgendwas zu dem... Du wolltest zu deinem Sexwochenende... ist ja ausgefallen. Dein ausgefallenes Wochenende. Nee, ich wollte zu dem... Irgendwas wollte ich zu dem Kind, du sagtest, Rutsche. Es ist mir Dino-Park. Dann lass doch erstmal Marc vor. Er muss ja auch erzählen. Ja, aber ich will ja Marc zuhören. Darf ich jetzt in Ruhe noch überlegen, Marc? Unbedingt. Das können wir alles rausschneiden. Nein, das muss drin bleiben, weil sonst ist es ja nicht das echte Ergebnis. Das ist ja nicht authentisch. So sind Gespräche mit mir. Ich muss erst im Zwischendrin auch mal 3 Minuten überlegen. Ja. Aber Marc, bitte. Wenn es mir wieder einfällt mit dem Kind. Wie war dein Ostern? Ja. Doch, warte, darf ich? Natürlich. Also, was nämlich, ich hatte auch ein Kind mitgenommen und zwar in den, wie heißt dieser Strömungskanal in diesem Schwimmbad? Also, oder besser gesagt, ich bin dem Kind hinterher geschwommen, weil das hatte Tränen in den Augen. Der Strömungskanal, der war auch voll und Pulle. Ne? Und das Kind war irgendwie, sah mir nicht aus, als wenn es schwimmen kann. Okay. Und dann habe ich es gepackt und habe es gefragt, kannst du schwimmen? Und es schüttelte mit dem Kopf. Ja. Und dann? Ja, ich bin dann ein bisschen randseitig, habe ich mich versucht, gegen den Strom aus diesem Strömungskanal zu kämpfen. Und das war tatsächlich auch mit Erfolg verbunden. Und ich habe dann die Oma gefunden. Also an alle Omas da draußen, Strömungskanal eine ganz blöde Sache für Nichtschwimmerkinder. Immer schön weghalten. Ja. Ja. Marc, ist cool. Jetzt Marc, lauschen wir deinen Ausführungen. Ich bin die ganze Zeit gespannt, wie Marc sein Ostern wird. Also, Tina und ich haben das Osterwochenende damit verbracht, unser Badezimmer mal auf Vordermann zu bringen. Okay. Oh Gott, sprich, das Badezimmer ist komplett gefliest. Es gibt einen hohen Fliesenspiegel, das ist so 2 Meter hoch, und die restlichen, was weiß ich, 30, 40 Zentimeter bis zur Decke, da war eine Raufasertapete drauf und ein paar Mal übergestrichen und dann noch eine Raufasertapete und nochmal übergestrichen und noch eine Makulatur das Bad wird und kleiner verspachtelt und hast du nicht gesehen. Ja. Und das musste alles runter. Ja. Also haben wir einfach beschlossen, dass das alles mal runter soll. Wirklich bis auf den blanken, gegossenen Beton. Nur die Tapete, nicht die Fliesen. Naja, ja, ja. Die Fliesen hätten wir auch ganz gerne gemacht, aber das Fliese auf Fliese. Und Fliese auf Fliese? Ja, ja, ja. Das heißt, das sind 2 Schichten Fliese? Ja. Euer Bad war wirklich mal geräumiger, oder? Ja, viel. Aber gab es da nicht mal vor kurzem so ein Virus, wo alle tapeziert und renoviert haben? Da habt ihr die Chance nicht genutzt. Doch für andere Zimmer. Er meint den Coronavirus. Das da Coronavirus? Haben wir uns anderweitig verlustiert. Ja. Ja, ja. Nee, man muss erstmal bewusst die Entscheidungen treffen, man muss die richtige Farbe aussuchen. Und den inneren jetzt, Schweinehund überwinden. Ja, ja. Jetzt, dann haben wir gesagt, naja, Osterfeiertage, wir machen nichts weiter. Die Familie haben wir vorher gesehen, in den Tagen zuvor, an den Wochenenden zuvor. Und es war, haben wir gesagt, wir haben jetzt ein paar Tage irgendwie hintereinander frei. Da macht sich das irgendwie ganz gut. Also am ersten Tag irgendwie das ganze Zeug halt runtergeholt. Als wir so mittendrin waren, habe ich gesagt, oh Gottes Willen, das kriegst du nie an einem Tag runter, weil du machst die Tapete irgendwie feucht, um sie leicht abzuziehen, und darunter hast du dann die nächste Schicht. Ja. Aber nach der zweiten Schicht war es dann nicht getan. Ja. Ist das wirklich Beton oder Rigips? Das ist was? Wie Beton oder Rigips? Ja, die Wand, die da drunter war. Beton. Also die Wände mal Rigips, mal ganz normal. Okay, also normale Steinwand und die Decke gegossener Beton. Ja, okay. Mhm. Ich glaube, Rigips ist vielleicht ein bisschen blöd, oder? Was? Da kannst du die Tapete jetzt nicht mit Gewalt so irgendwie. Heißt, den Gips mit runter. Nee, aber könntest du ja mit dem Schraubendreher und dem Hammer lösen. Also gucken, wie tief die Tapete ist zum Beispiel. Ja, gut. Nee, das haben wir schon ordentlich gemacht. Ja. Also alles runter, das haben wir dann zum Glück am ersten Tag dann geschafft. Dann hatten wir Probleme mit der Elektrik. Die folgenden Tage hatten wir dann dort keinen Lichtschalter mehr. Und das Osterfeiertage. Ist das schiefgegangen beim Basteln? Da ist, wir wissen es ehrlich gesagt nicht, was da schiefgegangen ist. Aber das Ende vom Lied war, dass unser Lichtschalter fürs Bad, der sich nicht mal im Bad befindet, sondern im Flur davor. Der Klassiker. Der ist einfach durchgebrannt. Oh. Und der ließ sich nicht mal mehr mechanisch schalten. Also das ist schon eine Leistung, beim Tapete entfernen, den Lichtschalter durchbrennen zu lassen. Nun, wir dürfen natürlich an der Stelle nicht verschweigen, dass da ein wenig Feuchtigkeit mit dem Spiel war. Okay. Ach, mit Wasser? Ja, na klar, die Tapete löst am ehesten mit Wasser. Ja, Tapetenkleister ist diesbezüglich irgendwie ein wirklich erstaunliches Material, weil du rührst den an, du tapezierst. Du kommst 40 Jahre später mit ein bisschen Wasser, um das wieder runter. Und du merkst, oh, deine ganzen Finger, das ist alles völlig so, als ob man den wiederverwenden könnte. Ich habe nur eine kurze Frage. Ja. Warum ist denn eigentlich der Lichtschalter vom Badezimmer immer außen und nicht im Bad? Tja, ist nicht immer so. Meiner ist im Bad. Ist das so? Ja, na klar. Also wenn du darauf hinaus willst, weil dann kommt da keine Feuchtigkeit deswegen dran. Wahrscheinlich, oder? Nee, das war meine Frage. Aber du hast recht, das kann ja damit zusammenhängen mit der Feuchtigkeit in dem Raum. Abwenden von Gefahr? Das wäre ja mal eine Sache, die man zu recherchieren. Du hast ja auch Steckdosen im Bad. So. Ja, ja, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ein Widerspruch. Stefan? Und eine Lampe hast du auch im Bad. Hausaufgabe für in 2 Wochen. Mich würde mal interessieren. Schreib auch. Nee, das kannst du ja merken oder du hörst ja einfach. Geht's denn? Ich höre. Warum ist der Lichtschalter im Badezimmer meist außen? Das würde mich mal interessieren. Naja, nee, das würde ich glaube nicht, dass es dafür wirklich einen Grund gibt. Da. Da, wo ganz groß Gedenkbibliothek oben ja, genau, steht. Ja, das Grüne. Danke. Ja. Ach so, ja, das war jetzt ein bisschen blöd, der Tipp. Ich meine, er ist Asiat, das kann sein, dass er die Buchstaben. Obwohl, er kann unsere Sprache. Da steht doch riesengroß Gedenkbibliothek, oder? Ja, das geht mir aber auch manchmal so. Ich habe dann auch gefragt. Sag mal, wo ist denn heute eigentlich die Podcast-Aufzeichnung? Ja, oh, ja, genau. Sind wir mit dem Smalltalk fertig? Nee, sind wir noch nicht. Noch lange in dem. Ja, dann lass doch mal kurz. Wir haben ja eine Stunde Smalltalk heute. Ja, Lichtschalter klären wir nächste Folge. Genau. Wenn ihr was wisst, dann sagt uns Bescheid. Ja. Das kommt aber später. Apropos Lichtschalter, ist ein gutes Thema. Hä? Kleinteile. Und Stefan mal mit seinen Überleitungen. Ja, Mega-Überleitung ist das. Nee, oder haben wir noch brauchen irgendwas? Noch gar keine Überleitung. Nee, ich bin noch lange nicht fertig. Wir können einfach sagen. Ach so, ich wollte dich abwürgen. War jetzt auch nicht langweilig. Also der Lichtschalter ist einfach kaputt gegangen. Ja. So. Und der Lichtschalter ist kaputt gegangen. Ja? Und zwar zu dem Zeitpunkt, als wir das Licht ausgeschaltet haben. Aha. Also nicht so, oh, jetzt wird es aber langsam dunkel, jetzt brauchen wir mal Licht, dann schaltest du es an und dann hast du irgendwie einen Kurzschluss in der Leitung oder einen Leitungsschluss oder einen Zapperschluss, sonst irgendwas und paff. Ja. Nein, die Lampe war die ganze Zeit an. Dann schaltest du sie aus, es macht Ping im Schalter, die Sicherung fliegt raus, der FI-Schalter fliegt raus. Wie ein Hollywood. Angeguckt, Moment, Sicherung wieder rein gemacht, Lampe brennt wieder. So komisch. Ja, dann lassen wir sie jetzt erstmal brennen. Denn abends willst du natürlich dann irgendwann schlafen gehen, dann schaltest du wieder aus und macht wieder Ping. Echt? Und dann gab es wieder eine kleine Explosion irgendwie in dem Lichtschalter und danach hat er dann definitiv nicht mehr funktioniert. Also rein mechanisch. Das eine war nur ein Warnschuss. Den ihr nicht gehört habt. Und nur war Elektriker da draußen werden sie ihren Kopf fassen und werden sagen, die Abläufe sind noch völlig klar, was da passiert. Mag ja sein. Das kann ich mir. Er kommt ja bald zu Besuch. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn ist, mittlerweile war jemand da von der Hausverwaltung und der hat sich das angeguckt. Das und der hat schnell. Nur den Lichtschalter. Naja, klar, weil wir haben gesagt, pass auf, wir haben jetzt da keinen Schalter. Ja. Wir haben kein Licht im Bad. Ja. Und das ist einfach mietminderungsfähig. Wir pinkeln alle daneben. Genau. Ja. Vom Kackern will ich mal gar nicht sprechen. Und gucken sich mein Gesicht an nach dem Rasieren. Genau, ja, das ist mein Gesicht. Ja, und der hat uns einfach einen neuen Lichtschalter mitgebracht, das hat den eingebaut und funktioniert wieder alles, als wäre nichts gewesen. Naja, also ganz komisch. Also wir vermuten momentan, dass es einfach nur eine zeitliche Korrelation war zwischen der Tatsache, dass wir dort renoviert haben und dem Kaputtgehen des Schalters. Es war einfach nur Zufall, dass das zeitgleich passierte. Okay. Danke, Ranga Yogeshwar. Also keine... Für dieses Mysteriöse. Du mich auch. Gut. Interessant. Mega. Mega interessant. Ja, dann habe ich schon gesagt, Farbe haben wir drauf. Ja, genau, flüssige Raufaser an der Decke. Und sag mir mal die Farbe, die hast du mir vorhin gezeigt. Macaron-Grün. Macaron. Wissen die werten Hörer oder wahrscheinlich, das ist so ein französisches Gebäck mit so einer, ist so zweiteilig und in der Mitte ist so eine süße Paste. So ein französischer Präsident. Warum? Zeug, der französische Doppelkeks. Du meinst so ein Buntstiftgrün? Ja, exakt. Was ist das für eine Bezeichnung für eine Farbe? Macaron. Es gibt doch rosa Macaron. Macaron-Grün. Weil Macaron gibt es in verschiedenen Farben und eine davon ist grün. Richtig. Und dieses Grün ist das, was wir jetzt da an Wände und Decken haben. Also so ein Ostereiergrün. Oh, nein, Macarongrün. Ja. So, genug gestritten. Jetzt kommt Stefan mit seiner... Nee, das ist ein Riegipsgrün. Das ist ein Riegipsgrün. Du bist Riegipsgrün. Aber das ist ein großer Unterschied. Nee, Riegipsplatten sind noch grün. Ja, das ist aber ein anderes. Das ist nicht das Macarongrün. Nein. Stefan, habe ich es vorhin auf einem Foto schon gezeigt. Ich will es gar nicht sehen. Du willst es sehen. Ja. Sonst hört nämlich diese Fragerei hier nicht auf. Okay. Ich kenne das doch. Ja, gucken wir jetzt Macarongrün an und... So, guck so. Schön, oder? Sieht aus wie Riegipsgrün. Du bist... Nein, Riegipsgrün ist ein bisschen dunkler. Aha. Und so töten wir uns langsam zur Wahrheit durch. Na, Stefan, wie wäre es jetzt mit einer Überleitung? Mit einer Überleitung? Ich habe noch was vergessen an meinem Ostern. Ach so, na dann... Ja, das stand hier unter dem Stichwort Brandenburg wird schöner. Na dann. Stefan macht Brandenburg schöner. Ich habe wieder mal eingezahlt in die Verkehrs... Dings da. Was? Zu schnell gefahren? Das ist richtig teuer geworden jetzt. Was haben wir denn verbrochen? Ja. Bist du jetzt vorbestraft? Ich hoffe... Mit knapp 320, ja, ich bin jetzt vorbestraft. So. Wir haben jetzt auch einen kriminellen Podcast. Das macht es gleich viel spannender. Stefan, was hast du denn verbrochen? Das Schöne ist, ich wurde in meinem Leben zweimal geblitzt. Und zweimal an derselben Stelle. Einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung. Wunderbar. An einem Tag? Quatsch, aber im selben Urlaub? Oder? Nein, das erste Mal war da schon vor 15 Jahren oder so. Okay. habe erst zwei Blitzer in meinem Leben, in meiner Karriere. Und ihr müsst wissen, liebe Hörer, Stefan ist so ein Typ, wenn sich abzeichnet, dass ihn jemand mit der Kelle irgendwie rauswinken will, dann hat er schon sofort im Kopf, wie viel er bezahlen müsste. Er macht eigentlich nur noch irgendwie das Fahrerfenster runter, schmeißt das Geld raus und sagt, hier, macht euch einen schönen und braust weiter. Ja. Ja. Warte, lass mich raten, auf dem Standstreifen 40 gefahren. Nein. Ein bisschen geträumt, zu schnell beschleunigt. Ja, und der Witz dabei ist ja, es sind zwei fest installierte Blitzer gewesen. Ne? Das ist natürlich, aber mein Gott, also ich habe geguckt, es müssten, wenn es viel ist, sind es 50 Euro. Wie viel bist du denn zu schnell gefahren? Weißt du gar nicht. Hattest du keine Post gekriegt? Noch habe ich keine Post gekriegt. Ja. Nee. Siehst du, in Berlin werden die Blitzer gerade Gewalt. Was ist das Gegenteil von gewaltfrei? Gewaltig. Gewaltig abgebaut. Gewalttätig. Ja. Mit Gewalt. Mit Gewalt abgebaut, die Blitzer werden mit Gewalt abgebaut. Die Polizei hat schon, ich glaube, auf Instagram oder irgendwo beklagt, dass der Blitzer nicht mehr so aussah, wie als sie ihn hingestellt haben. Wo ist das? Nein, aber wir haben drüber gelacht hinterher, weil ich war auf dem Weg zu Verwandten. Naja. Schön, dass die wenigstens drüber lachen konnten. Unsere Hörer sind natürlich entsetzt. Kommt denen ja zugute, ne? Also schönen Gruß an die Gemeinde Schöneich. Ja, ihr dürft gerne Kommentare schreiben, auch zu dem Thema. Genau. Der nächste Fußgängerüberweg ist von Stefans Geld mitbezahlt. So, und bevor jetzt hier irgendeine konstruierte Überleitung kommt, holen wir doch die Hörer erstmal ab. Was sind denn das für komische Umgebungsgeräusche? Was Marc sagen wollte, wir wollen jetzt nicht lange rumeiern, sondern ganz klar, wo wir uns befinden. Wo wir hier sind. Wir machen einmal Draußenaufnahme. Ja. Sind also nicht zu Hause, sondern tatsächlich mal unter freiem Himmel. Und zwar direkt an der Nikolaikirche, Nikolaikirchplatz, unweit der Eiergasse. Ist das der Nikolaikirchplatz? Soweit ich weiß. Tatsächlich, ich sehe es von den Straßen schon. Ja. Ist erstaunlich, das Nikolaiviertel ist ja relativ klein, ne? Ja. Ich finde es erstaunlich, wie viele verschiedene Straßen hier existieren. Du hast ja die am Nussbaum, heißt die vorne, und die Eiergasse ist mir überhaupt nicht bekannt gewesen. Hängt aber auch damit zusammen, dass wenn man zu schnell läuft, einfach zack, ist man wieder durch. Dann ist man jetzt schon durch. Und das passt ja auch zu Ostern, finde ich, Eiergasse. Ja, die kürzeste Straße Berlins? Richtig? Ich glaube. Ja, also die kürzeste Straße Berlins ist definitiv hier im Nikolaiviertel zu finden und die Eiergasse sah mir gerade verdächtig danach aus. Ja, nein, ich glaube, das ist sie. Ansonsten küren wir sie jetzt hier im Podcast offiziell zur kürzesten Straße Berlins. Für uns ist es die kürzeste Straße Berlins. Was andere Podcasts oder Veröffentlichungen sagen, ist alles uns an der Stelle egal. Genau. Und ihr habt ja vorhin auch schon die Glocken der Nikolaikirche, nehme ich mal an, gehört. Ja. Ich habe sie gehört. Und die Glocke war mein Handy. Das war nicht, genau. René wollte ja sein Handy ausschalten, ist ihm anscheinend nicht geglückt. Aber egal. Ja, schön, dass wir nach einer halben Stunde schon sagen, wo wir sind. Also, da weiß der Hörer, haben wir ihn abgeholt. Genau. Ich möchte kurz noch was zum Nikolaiviertel zum Besten geben. Ja. Weil für mich ist es ein sehr heimischer Ort. Ich habe viele Jahre hier gearbeitet. Hier direkt im Büro? Viertel? Ja, genau. Ja, vorne in der Straße sind Büroräume. Und das Nikolaiviertel ist ja so, hat so ein bisschen das Flair. Und da gibt es sich viele Orte in Berlin, was man in anderen Großstädten so hat, wo man eine Altstadt hat, finde ich. Du hast ja wirklich relativ durch die Häuser abgeschirmt, ne? Auch sehr alter Stil. Wobei man sagen muss, alles nur Fassade. Weil es sind, man mag es nicht glauben, es sind alles Neubauten. Komplett. Genau, die wurden nur die Fassade vorne ran gemacht, denn die Häuser wurden zur 750-Jahr-Feier von Berlin, wo das komplette Nikolaiviertel restauriert und verschönigt. Ja. Und die Nikolaikirche sah nämlich ursprünglich aus wie am die Klosterruine. Weiter Richtung Alexanderplatz. Klosterstraße. Nee. Die Klosterruine, wo der Bär war. Aha. Schnuppe oder wie er hieß. Klosterruine. Ja, im Bärenzwinger. Märkisches Museum. Da ist, ist Klosterstraße nicht auch diese Steinmauer, dieser Berliner Steinmauer noch? Ja, ich glaube ja. Berliner Stadtmauer meinst du? Ja, die alte Berliner Stadtmauer. Ja, die Straße weiter runter. Da hast du ja Märkisches Museum, Spittelmarkt, das ist ja genau dieses. Kürzeste Straße Berlins bestätigt. Wurde gerade offiziell vom Rechercheteam bestätigt. Ja, habe ich ist so. Ist quasi ein Berliner Geburtstagsgeschenk war dieses Viertel damals. Ja. Und die Nikolaikirche wird ja auch oft gehandelt als eine der ältesten Kirchen Berlins. Da scheiden sich die Geister, weil die Grundmauern 10-mal umgebaut, mal mit einem Turm, mal mit zwei Türmen. Ist ganz schwierige Kiste in Berlin zu sagen, welche die älteste Kirche ist, aber es ist definitiv sehenswert und sehr ruhig, finde ich. definitiv. Und wir haben einen guten Tag erwischt heute. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das Wetter ist ruhig, entspannt und jetzt sind ein paar Wolken vor der Sonne, aber es ist angenehm warm, finde ich. Das ist ja mal das Problem bei Marc und René, die sind ja da so wetterfühlig und... Nö. Aber ich denke... Jetzt teilt er hier gleich ordentlich aus wieder. Bash it! Nein, ist doch so. Hier, Stefan, hier um die Ecke haben wir auch einen Geocache schon gesucht zusammen. Ja, einige. Ne? Ja. Ja, also es gibt, es ist nicht die erste Aufzeichnung von diesem Ort hier, aber es ist eine der schönsten Aufzeichnungen, weil Marc dabei ist. Das ist wir müssen ja zusammenhalten. Gegen Stefan meinst du? Klickenbildung wird hier jetzt gemacht. Ja, Dreierkonstellationen sind immer ganz blöd. Es ist immer 2 gegen 1. Ich weiß, ja, genau. Aber ich kann damit leben. Ja. Ich habe ja genug Fans im Podcast, also passt ja schon. Ja, gut. Soviel zum Thema Nikolaiviertel. Ja. Schön, dass ihr hier seid. Vielleicht hören wir nachher nochmal an die Kirschen, aber ich glaube, das ist jetzt zu spät. Weil es ist jetzt ja, wie alt wollte ich schon sagen? Wie spät ist es jetzt? 18 Uhr um 9. 10 und um 18 genau. Uhr macht es Ding-Dong. Ja, richtig. Also vor 10 Minuten. Ja. Du möchtest doch immer noch eine Überleitung machen. Ich möchte eine Überleitung. Ja, aber ich weiß gar nicht, wohin. Mach doch mal. Na, wir hatten vorhin die Überleitung mit deiner Lampe, mit deinem Lichtschalter. Und kleinteilig. Zu einem Laden, der Kleinteile Elektro... Mhm. Verkauft. Ja. Ja. ABZ? Muss es doch. ABZ Elektronik zum Beispiel. Oh, mein Lieblingsladen, absolut. Ja, das gibt es ja super. Gar nicht mehr. Und das wir kennen das vielleicht noch, also die Leute heutzutage kennen es vielleicht im größeren Maßstab oder im überhaupt allergrößten bekannten Maßstab in Berlin, nämlich Konrad Elektronik. Das ist die Ladenkette, wo du einfach hingehst und sagst, ich brauche hier 3 Widerstände, ein bisschen Kabel und mal eine Lampe und eine Batterie und dann bastel ich mir daraus einen leckeren Toaster. Oh, ein Lichtschalter. Das Problem bei Konrad ist nur immer gewesen, dass Konrad zu weit weg ist. Konrad ist an der Hasenheide. In Berlin jetzt gesehen. Mhm. Ja. Ne, Hasenheide, oder? Bin ich richtig hier? Ja, am Hermannplatz. Hermannplatz, genau, Hasenheide. Ja, genau, da. Da ist ein Konrad, aber mittlerweile gibt es, glaube ich, noch einen zweiten Konrad irgendwo. Da gibt es in Schöneberg noch einen Konrad, und zwar zwischen Wittenbergplatz und Neulendorfplatz. Und es muss aber nicht im und Ostteil einen dritten gibt es auch noch. Genau, sind alle im Westen. Ja. Ja. Und jetzt kommt die ganz schlimme Nachricht dabei und darum geht es. Warte mal, wir haben über ABZ gesprochen, ne? Ja. Ist ja ein Elend. Ich habe ganz kurz, möchte noch einen dritten mit ins Spiel bringen. Ja. Wie heißt denn der? Der war, ich kenne den nur aus Westberliner Werbung, kurz vor der Wende. Mit so einem Schwarz, also mit einem Geist irgendwie so. Oder vom Schauland. Heißt der so? Wie ist der so? Schauland, ja. Ist das auch so ein Elektrofachgeschäft? Schauland? Ja. Ist der? Aber Konrad und ABZ waren eben auch für Bastler. Ich habe mein Schulpraktikum bei ABZ gemacht. Kick an. Echt? Bei welchem? In Hellersdorf? In Marzahn. Wo ist denn dann ABZ? Der war in der Marzahner Promenade. Okay. Und jetzt, der geneigte Hörer hat es schon rausgehört. Ich sagte da was in der Vergangenheitsform. Ja. Weil Konrad schließt seine Pforten für Normalsterbliche, also sprich für Endkunden. Es werden viele Filialen geschlossen. Ich glaube, eine bleibt bestehen. Na, sagen wir es mal so, die Filialen werden umgebaut, das ist eher Business to Business, also nur noch für Firmen und Fachkunden. Ja. Auch der Online-Shop? Und der Online-Shop, der bleibt dann für alle. Okay. Also sie haben das schon vor Jahren ja umgebaut oder aufgebaut parallel, um am Markt bestehen zu können, muss man eben auch online verfügbar sein. Da haben sie festgestellt, da gibt es überhaupt nur den meisten Umsatz, wenn es um Endkunden geht, für sogenannte Customer, B2C-Markt. Und es lohnt sich nicht mehr, die Filialen für B2C zu betreiben. Ja, okay. Ja, das heißt, man kann jetzt nicht mehr einfach so, ach du Scheiße, meine elektrische Zahnbürste ist kaputt, dafür brauche ich irgendwie einen neuen Elko hier und ein anderes kleines elektronisches Bauteil. Fahre ich mal schnell zu Konrad. Geht nicht mehr, musst du jetzt alles online bestellen. Ja, kommt dann in 2 Wochen. Naja, oder was weiß ich, mit Amazon dann innerhalb von 4 Stunden, keine Ahnung. Ah, jetzt hast du es gesagt. Kannst, mir lag's auf den Lippen. Aber du kannst ja auch nur bestellen, was im Shop dann ist. Das ist immer das Coole an so richtigen Ladengeschäften. Weil man muss schon sagen, so digitale Strukturen geben natürlich auch ganz fest vor, was du machen kannst. Und anders ist es bei Konrad, gehst du wahrscheinlich in den Laden, sagst, was du willst. Dann sagt er, ich guck mal hier, was wir an Connections haben und Lieferanten. Ne? Ist natürlich mit dem Online-Shop dann nicht mehr gegeben. Ja, Ja, da fällt dann quasi der Service weg. Ich habe es nämlich so ähnlich gehabt jetzt mit, weil du gerade Amazon sagtest, ich wollte ein Buch haben, was sehr, sehr speziell ist. Hergestellt in dem Verlag Book on Demand. Mhm. Also es ist so ein Selbstverleger, ja, so ein bisschen. Da kannst du Kleinstauflage machen. Und das Buch, was ich haben wollte, war von denen und gab es bei Amazon nur gegen, kostet 6 Euro, also war ein günstiges Buch und 3 Euro Versand. Habe ich mir natürlich geklemmt. Und habe dann einfach bei Thalia mal nachgefragt und die haben das kostenlos besorgen können. Das ist halt der Vorteil. Habe ich zum ersten Mal telefonisch oder zum zweiten Mal mittlerweile telefonisch bestellt. Ich wollte eigentlich nur eine Auskunft haben, endete damit, dass ich eine Bestellung ausgelöst habe, war ich sehr überrascht. Cool. Weil auch das ist ja technische Strukturen, geben es eigentlich nicht her, sondern du wirst dann in einen Online-Shop geschickt, machst da und da war über einen Service, überhaupt kein Problem. Sagen, was sie wollen, kriegen eine E-Mail, wenn es da ist, holen es ab, fertig. Im Laden. Geil. Ja. Stationärer Buchhandel. Ja. Wobei es natürlich auch kleinere Buch... Ja, man sagte mal so, Thalia ist jetzt auch nicht so der... Thalia heißt es. Thalia. Thalia. Thalia ist auch nicht so der, der Buchladen, so als Kleinstbuchladen zu sehen. Ja, kannst du noch ein paar andere... Aber ich denke, besser als Amazon ist es in jedem Fall. Und ich habe den Autoren unterstützt, der dieses Buch geschrieben hat. Das definitiv. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Sehr schön. René liest ja, wissen wir ja. Hm. Ne? Und ich staune, dass René heute noch nichts über seine Gespräche mit den Vögeln gesagt hat. Ich kann aber was. Schön, dass du fragst, Stefan. Wir hören uns kurz die Glocke. Jetzt hören wir die Glocke. Es ist Vögel. Neues Vögel. Aus der Welt der Vögel. Ja. Ich war natürlich auch in meinem Osterurlaub. War ich natürlich auch unterwegs gewesen im Wald. Und zwar, jetzt kommt das zu diesem Buch. Ich habe vor der Tür ein Wäldchen. Ich habe es mal erzählt, das war ein Dorf gewesen. Aber als die Mauer gebaut wurde, hat man tatsächlich irgendwie 7 Jahre nach dem Mauerbau entschieden, dass dieses Dörfchen in Brandenburg weg muss. Das ist in der Schusslinie. Hat das also komplett, hat die Leute umgesiedelt, hat dieses Dorf platt gemacht und hat dann Wald hingemacht. Okay. Und oder da ist mittlerweile jetzt ein Wald und du hast mitten in diesem Wald sind überall so Ruinenreste, aber leider nur noch so Fundamente, also nicht so geil mit Lost Place, sondern so wirklich nur Fundamente. Und da hat sich die Natur auch viel zurückgeholt und war jahrelang ungestört. Ne, aufgrund der Mauer. Und jetzt kam René. Und da habe ich jetzt, gehe ich öfter hin und gucke nach Vögeln. Also wer Mönchsgrasmücken sehen möchte, der sagt mir Bescheid. Ich gebe gern Führung, weil ich kenne die Orte, wo die sitzen. Okay. Kernbeißer. Mönchsgrasmücken. Ja, ja, das ist so ein unsinniger Name für einen Vogel. In der Tat. Ich habe mich schon gefragt, wo der herkommt. Also der hat so eine schwarze Haube, so wie ein... Man könnte auch sagen Graukehlchen, wäre viel naheliegender. Graumeise, wäre viel naheliegender. Mhm. Also, aber ich nehme an, diese Kappe auf dem Kopf soll den Mönch darstellen. Gras, vielleicht weil sie Gras isst oder im Gras wohnt, ich weiß es nicht. Und Mücke, weil sie Mücken isst, ich habe keine Ahnung. Oder weil sie so klein ist? Sie gehört zu der Familie der Grasmücken. Also es gibt auch noch andere Grasmücken, nicht nur die Mönchgrasmücken. Nehme ich mal an, dass es ein sehr kleiner Vogel ist. Es ist ein sehr kleiner Vogel, aber ein sehr lauter Vogel. Im Gegensatz zu dem Kernbeißer, den ich da auch gesehen habe, der ein relativ großer Vogel ist, aber der sehr leise ist. Ich habe neulich, ich habe zum Thema Vögel natürlich auch mal was beizutragen. Oh, ja. Und in diesem Fall geht es um die Videoabend. Um die Albino-Amsel. Aha. Oh ja, auch sehr interessant. Eine weiße Amsel. Nicht so selten, wie man denkt. Ja, sie ist nicht komplett, weiß. Es gibt die Seeadler-Variante, ohne Scheiß, weißer Kopf, schwarzer Körper, alles schon aufgetaucht. Ja. Habe ich zum ersten Mal gesehen. Und habe dann natürlich dann sofort irgendwie Fotoapparat rausgeholt, aber sie waren dann leider schneller. Ich hätte ganz gerne ein Foto gemacht. Also sah wirklich fasziniert aus und wunderschön. Also es ist tatsächlich nicht ungewöhnlich. Ich habe es aber auch vor einigen Monaten das erste Mal gesehen. Genau, und die Amsel finde ich übrigens sehr cool. Die hat immer, muss man mal bei den normalen Amseln beobachten, die denken immer, sie werden nicht gesehen. Die bleiben immer still stehen. Und du denkst so, hallo, du sitzt auf einer grünen Wiese. Du bist das einzige Schwarze, also auffälliger geht's nicht. Aber diese Amsel muss denken, dass wenn sie stillhält, auch in Schwarz, nicht auf grün oder sonstigen anderen Farben gesehen zu werden. Ja. Raubtiere haben meistens gute Augen, aber sind, sagen wir mal so, sie haben scharfe Augen. Ja. Mit dem Farbsehen haben gerade die kleinen Tiere es nicht so. Und vor allen Dingen, sie können hauptsächlich Bewegungen wahrnehmen. Also Bewegungen wesentlich besser als überhaupt irgendwie Kontrastunterschiede. Bei den Menschen ist es übrigens ähnlich. Wenn sich etwas bewegt, nehmen wir das auch schneller und leichter wahr. Ja. So. das war vielen Dank für den Exkurs. Den Naturexkurs. In die Flora und Fauna. Ja. So ist das. So, ja. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik und die lautet kontextfrei. Ja. Und da geht es einfach darum, dass wenn man Sachen öfter sagt, werden sie immer lustiger. Dazu hatte ich eigentlich ein ganz tolles Beispiel, aber ja. Jetzt muss ich das leider... Du musst auch ein bisschen mehr ins Mikrofon reden. Kombinieren mit was völlig anderem, denn ich hoffe, ihr seid euch bewusst, ich bin nicht Oliver Pocher. Ja. Na, das wäre ja noch schöner. Ach so, verstehe. Du sagst einfach irgendwas ohne Kontext. Ja. Ja. Also was ist ich irgendwie um... Ich fand, das war das beste Beispiel gerade. Zu unterstreichen. Also 2x2 ist übrigens 4 und ich bin nicht Oliver Pocher. So. Okay, das heißt, dass wir jetzt einfach so zwischendrin mal kontextfreie Sachen sagen, wobei ich das Gefühl habe, dass das bei einigen von uns ja auch die Gesprächskultur ist. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet, aber ich bin nicht Oliver Pocher. Ja. Gut. Stefan, du bist dran. Nein, nicht. Das machen wir mit dem Kontext weiter. Ach so, mit dem Kontext. Also, ich mache einfach mal weiter. Ja, klar. Und zwar, wir haben ja festgestellt, der Winter ist vorbei und jetzt ist der Frühling da. Der Sommer ist auch nicht mehr so weit weg und so langsam explodiert das Grün auch draußen. Das stimmt. Jetzt weiß man auch, dass Frühling ist. Und dieses Jahr sind wir Corona-technisch ein bisschen besser aufgestellt. Sprich, es finden wieder Veranstaltungen statt. Ja, und morgen ist Donnerstag. Und ich bin nicht Oliver Pocher. Ja, richtig. So ist es. So, Frühlingsfeste finden wieder statt. Ja, weil Frühling ist, macht ja Sinn. Ganz genau. Wenn diese Folge hier erscheint, am 26.04., glaube ich, ist das? Am 25. Am 25.04., das ist absolut richtig. Montag, der 25.04. Kommen wir. Und zwar Kontext bezogen. Heute ist Dienstag, der 19.04. Und bis dahin sind leider schon wieder einige Sachen vorbei. Oh. Wir erwähnen zum sie Beispiel trotzdem. Das offizielle Berliner Frühlingsfest auf dem zentralen Festplatz, was zum 50. Mal stattfand dieses Mal. Da wollten wir heute übrigens eventuell aufnehmen, aber es war uns ein bisschen zu weit. Nein, wir haben keine Drehgenehmigung bekommen. Weil es uns einfach zu weit war. Ja, wir keine Drehgenehmigung. Und ich bin nicht Oliver Pocher. Genau, richtig. Das ist nicht eins von diesen Sachen, die wirklich lustiger wären, wenn man es die häufiger sagt. Aber dafür werde ich mal ein besseres Beispiel raussuchen. Ja. So. Ja, erzähl mal weiter. Ich kann nicht fotografiert werden und gleichzeitig Social Media Beauftragte. Klack. So, das reicht. Ja. Genauso wie die Britzer Baumblüte, die geht leider auch nur bis zum Sonntag, den 24. Da könnt ihr leider auch nicht mehr hin. Die Werder Baumblüte findet dieses Jahr gar nicht statt. Oh, das Baumblütenfest in Werder. Wir sind jetzt kurz vor Mai, da gibt es normalerweise immer das Maifest rund um den 1. Mai. Das findet dieses Jahr auch nicht statt, aber es gibt ein paar andere Sachen, die tatsächlich noch stattfinden. Und da springt jetzt mir Stefan bei und nennt einige Sachen. Wir haben nämlich ein paar Beispiele rausgesucht, auch als Anreiz für euch. Vielleicht habt ihr ja Lust und Zeit. Ja, morgens übrigens Donnerstag. Auf diese Feste vorbeizuschauen. In den Gärten der Welt ist immer viel los. Ne? Ja. Auf dem zentralen Festplatz wird es nach dem Frühlingsfest auch weitere Feste geben. Mhm. Habe ich schon geschaut, da gibt es ganz viel, also immer mal vorbeischauen. Tanz in den Mai ist ja dann auch zum Monatswechsel immer sehr beliebt. Ne? Zum Beispiel in Hellersdorf gibt es da wieder ein großes Fest. Domäne Dahlem hattest du jetzt noch nicht erwähnt. Ne? Nee, das ist richtig. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht so tolle Erinnerungen dran. Also der eine oder andere findet das toll. Ja. Die Domäne Dahlem ist an sich eine ganz tolle Location. Es ist ein großes Landgut und landwirtschaftliches Museum. Mhm. Im Zentrum, wie gesagt, von Dahlem. Was am Rande von Berlin ist. Nicht wirklich am Rande. Dahlem ist aber auch echt weit weg. Na, nein. Dahlemdorf ist da, wo die U1 ganz außen. Das ist nicht endet. Ganz außen. Naja, ist jetzt, also da ist Marzahn näher an der Innenstadt. Siri, bring mich nach Dahlem. Da möchte du nicht. Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel Berlin. Ja. Gut, ja. So viel dazu. Berlin. Ja, genau. Okay. Und eins haben wir noch für Marc. Ach nee, wir haben ja sogar noch mehr. Geht ja noch weiter. Mhm. Die Neuköllner Maintage. Ganz genau. Das ist für mich natürlich weil's interessant, weil es bei mir um die Ecke ist. Also wenn die Britzer Baumblüte zu Ende geht, dann muss ich nur 5-mal schlafen und dann kann ich zu den Neuköllner Maintagen gehen und auch weiter feiern. Kirschblüte ist, ne? Na, ist ja jetzt genau die Zeit. Da kann ich empfehlen, jetzt um mal aus meiner Ecke zu reden, am Mauerweg gibt es die Yashai TV-Allee oder so. Wie heißt die? Nee, weiß ich auch nicht. Aber von dem japanischen Fernsehsender, glaube ich sogar, gestiftete Allee. Ja, ja, genau. Auf dem Mauerweg. Mit hunderten von Kirschbäumen. Okay. Das sieht toll aus. Und wer war schon in Neukölln war, es gibt ja auch noch die Rudower Frühlingsmeile. Ist doch Neukölln, oder? Rudow gehört zu Neukölln. Ich kenne mich da auch. Bölschefest. Bölschestraße in Friedrichshagen. Ganz bekannt. Super. Genau. Und später Frühling. Ist auch ein Frühlingsfest. Genau, das ist bei der Spätschen Baumschule. Ja. Das ist in Treptow-Köpenick, aber direkt an der Grenze zu Neukölln und Britz, wo ich wohne und residiere. Ja. Also ist auch bei mir ums Eck. Mhm. Und ja, 7. und 8. 5. Also wer da hingehen möchte, darf bei Marc schlafen, dann hat er es nicht so weit. Genau, kann sich dann ausschlafen dort. Rechtzeitig melden, kriegen wir hin. Genau, und dann gibt es noch das Frühlings- und die Zeit kommt jetzt bald, Spargelfest Primavera. Und zwar ist das ein schöner Berg Anfang Mai. Also ihr seht schon, das ist nur eine kleine Auswahl. Es gibt ganz viele das Jahr über. Und vielleicht senden wir von dem einen oder anderen Fest nochmal eine Podcast-Folge, dann mit Rummelgeräusche im Hintergrund. Aber ach, guter Hinweis. Du hast ein Rummelfoto. Was für eine Überleitung. Du hast ein Rummelfoto. Das war Marc, ein Rummelfoto. Ne? Genau. Wo war das? War das dieser Rummel? Genau, das war die Britzer Baumblüte. Ah, ach so. Das ist ganz klein, aber das sieht man natürlich bei diesem kleinen 10 Sekunden. Ich dachte, das wäre das Festgelände gewesen. Von dem ich erzählt habe, wo so ein Rummel aufgebaut wurde, wo ich mit meiner Höhenangst Riesenrad gefahren bin, weil es einfach so kalt draußen war. So schnell und hoch. Und dieser Riesenradbetreiber, ein Ganove ist, der stand nämlich dran, die Kapseln, wo man drin sitzt, seien beheizt. Waren sie aber nicht. Na klar, das heißt, ein Komfort-Riesenrad. Da sitzt du nur im Winter. Das heißt, Heizsaison ist vorbei. Ich habe in dieser Kapsel trotzdem gefroren. Der einzige Vorteil ist, es war nicht windig. Das heißt, ich saß mit Höhenangst in dieser kalten Kapsel. Aber es hat mir keinen Wind um die Ohren geblasen. Du hast ja bestimmt vor Angst dir in die Hose gemacht, dann war es noch warm. Ich wollte es ja nicht untenrum warm haben, sondern mehr obenrum. Okay. Verstehe. Aber siehst du, ich dachte sofort, es wäre dieses Festgelände, weil den Post, den ich dann auf Instagram abgesetzt habe, das war die wilde Maus. Nee, sorry. Oh, viel zu gefährlich. Das heißt Breakdance. Das war Breakdance von diesem Festgelände. Interessanterweise war bei mir im Hintergrund ja auch ein Breakdance. Deswegen dachte ich, das wäre das. Ja, aber nein, es gibt offensichtlich mehr als einen Breakdance. Übrigens, so ein Breakdance kostet zwischen 400 und 800.000 Euro, wenn ihr euch eins kaufen wollt. Okay. Ein gebrauchtes. Bei eBay. Nee, das weiß ich gar nicht, ob es gebraucht ist. Neues. Tja, also sagen wir es mal so, die Preisspanne ist doch ein bisschen zu groß, als dass das ein Neupreis sein. Ja, aber ihr wisst jetzt, dass es keine 100 Euro kostet und auch keine 2 Millionen. Ja gut, und aber wenn man das mit dem Geld kann, wo stellt man das Ja, das wollte ich gerade sagen. Das nächste Problem ist, man braucht ein bisschen Platz. Im Keller. Nee, das kriegst du nicht im Keller. Also, obwohl, wenn du dir so ein Ding leisten kannst, dann hast du wahrscheinlich einen Keller, wo du was reinpasst. Das stelle ich gleich neben mein Fußball. Das Ding muss arbeiten, muss das ganze Jahr vermietet werden. Das muss arbeiten, richtig. Ja. Na, sehr schön. Also, vielleicht könnt ihr uns ja mal berichten, ob ihr schon auf dem Frühlingsfest wart, wie ihr die Zeit erlebt, ob ihr die Erlebnisse draußen, die ihr jetzt 2 Jahre vermisst habt, genießt. Genau. Wir würden uns sehr über Feedback freuen. Und Feedback gab es auch von Gordon mal wieder. Deswegen an dieser Stelle schöne Grüße an Gordon. Ne? Er hat uns berichtet, seine Hörerlebnisse zu unserer vorletzten Folge, glaube ich. Da muss man mal dazu sagen, das Feedback von Gordon ist immer sehr brauchbar. Definitiv. Weil eigentlich könnte Gordon einen Content damit produzieren. Er macht so ein, wie nennt man das, wenn man so gut gleichzeitig, gleichzeitig erzählt, wenn man so erlebt, diese Eindrücke. Das ist doch davon, dem wir Unboxing-Videos, dass du was aufmachst und sagst, oh, das fühlt sich jetzt aber hier ganz cool an. Unboxing. Nee, das ist so ein Review, so ein Live-Review, so ein Reaction. Reaction-Video. Okay. Begriff kenne ich nicht. Das sind so Reaction-Videos. Das heißt, du guckst dir irgendein YouTube-Video an, was gerade jetzt total angesagt ist, live guckst es und wirst live dabei gesehen und Reaction-Video, total angesagt. Gordon hat das innoviert, sagt man so? Innovatiert. Innovativ gemacht. Innovisiert. Innovativ Für den Podcast. Ja. in Schriftform. Genau, das also wir hören uns jetzt die nächsten zwei Stunden, hören wir uns hier drei Podcasts Zusammen. An. Willkommen. Ja. Ah, jetzt hat er gerade gesagt, ja. Genau, er hat gerade gesagt. Ist so wie Audiodeskription, ne? Ja, genau. Na. Oh, ey, ihr müsst euch Tatort in der Mediathek mit Audiodeskription an. Das ist so zum Brüllen, ey. Okay, jetzt hast du Ein mich Mann zwinkert einer Frau zu. Ja. Füße laufen weg. Ich habe die Osterfolge vom Traumschiff in der Mediathek mit Audiodeskription gehört. Das muss man mal machen, ja. Das ist mal ein Event, ey. Wie viel Zeit muss man haben frei? Ich hätte es fast verpasst. Freizeit. Und dann fiel mir ein, das kam ja jetzt. Um es mit Traumschiff zu vergeuden. Also so lang kann ich gar nicht leben. Also mit Traumschiff und Autodeskription ist es, glaube ich, schon was anderes. Weil der Vorteil ist, du kannst die Augen zumachen und dich so ein bisschen auf die Couch packen und kriegst Das ist ja auch eine geile Idee. Dafür ist es ja super. Nee, es ist aber nicht dafür gedacht. Nein, das ist mir schon klar. Aber um Marc... Das ist ja dummerweise ernst gemeint. Ja, um Marc die Argumente rauszunehmen, war halt auch ein Quotenhit an Ostern, Traumschiff. Ne? Also Hä? Ist nicht so, ich habe gehört, das ist richtig schlecht gelaufen. Nein, Ich habe gehört, dass Marius Silbereisen, wie heißt der? Florian. Flo Silbereisen. Jetzt tut er extra Florian so, als wenn er nicht Flo hat das Traumschiff versenkt, habe ich gehört. Quotentechnisch. Ja, Quatsch. So ein Blödsinn. Gut. Aber der hat eine neue Freundin. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Ihr könnt euch die Kontaktmöglichkeiten anhören. Lasst uns bitte nicht an dieselbe Stelle gehen. Marc muss kurz pullern. Nein. Und dann gibt es Nachrede. End oder Weder heute mit René. Und dann gibt es Witze. Da freue ich mich. Das heißt, jetzt kommen nur noch lustige Sachen. Ich glaube nicht, dass wir heute noch Zeit haben für Witze. Ich habe hier noch so viel vor der Brust. Zum Beispiel, kleiner Tipp, dann muss ich unbedingt dann lass die Pause durchmachen. Meinetwegen auch gerne. Und zwar ein kleiner Tipp für euch da draußen. Wir haben euch ja gesagt, irgendwie, es gibt viele Sachen da draußen, was man wieder machen kann. Und es wird grün. Also geht vor die Tür. Mein Tipp dabei ist, das ist quasi schon ein Lifehack, spart euch Freundlichkeit. Freundlichkeit ist für den Arsch. Hä? Geht nicht raus und, was weiß ich, du gehst an irgendjemandem vorbei im Park, selbst wenn es irgendwie ein älteres Ehepaar ist. Nicht, dass du vorbeigehst und sagst, oh, guten Tag. Einfach mal so, um freundlich zu sein, ja. Wenn es irgendwie eng wird oder so, ja, dass man einfach eine Nettigkeit austauscht. Spart euch das, weil nicht mal mehr die alten Leute, die noch mit dieser Art von Höflichkeit aufgewachsen sind, grüßen mittlerweile zurück. Ich glaube ganz ehrlich, Marc, dass du das gerade nur falsch darstellst, weil ich glaube, so ein alter Mensch möchte nicht angehalten werden beim Spazieren und möchte hören, oh, Sie sehen aber heute richtig toll aus. Ich rede nicht davon, ein neuer Hut? Ich rede nicht mit Menschen. Ich wollte nur grüßen. Und weiter geht's. Ja, das wird eine lange Sendung. Oh Gott. Das Spiel kennt jeder, end oder wieder. Ja, das war, wie waren nochmal die Sprüche dazu, die Intros? Keine Ahnung. Egal ob Holz oder Leder, jetzt kommt end oder wieder. So, und damit sind wir schon mittendrin statt nur dabei. Und ich möchte das End- oder Weder-Spiel jetzt wieder mal auf seine Ursprungsform hören, holen. Nicht so wie, ich liebe das Spiel. Hattet ihr als Kind ein Haustier? Da kommt nicht mal das Wort oder vor. Ja. Hattet ihr ein Haustier oder nicht? Genau. Ah. Or not. Aber nein, das ist ja, es geht ja um eine Entscheidung zu treffen und das in einem sehr kurzen Rahmen. Oh. Und ich habe... Wer gut aufgepasst hat, weiß schon, wie die erste Frage heißt. Und die stelle ich. Nein, die stelle ich an Stefan. Oh Gott. Und danach darf sie Marc beantworten. Dick oder doof? Dick oder doof? Ja, beides nicht bei mir. Okay, Marc? Trifft beides nicht zu. Eher dick. Echt? Ja. Seit ich aufgehört habe mit dem Rauchen, seit dem 5.3. bin ich trockener Raucher, denn. Die Leute sagen immer, ich bin jetzt Nichtraucher. Das ist Quatsch. Nichtraucher ist jemand, der noch nie geraucht hat. Der ist Nichtraucher. Hm. Wer jemals geraucht hat, und ich meine, ein richtiger Raucher war, also wirklich regelmäßig geraucht hat, der kann nur zu einem trockenen Raucher werden. Das ist wie bei Alkoholikern. Ja. Dann, Marc, ich möchte dich als, jetzt bin ich mal der alte Hase in dieser Situation. Ja. Ich bin seit 18 Jahren trockener Nichtraucher. Nee, was? Trockener Raucher. Ja, ich bin seit 18 Jahren trockener Raucher. Ein trockener Nichtraucher ist ja einer, der keinen Alkohol mehr trinkt und noch nie geraucht hat. Jetzt wird es kompliziert. Jetzt wird es richtig kompliziert. Ja. Nein, aber ich wollte gerade sagen, das war gerade sehr schön, als Marc von seinem Nichtrauchen-Erlebnis erzählt hat. Er strahlt dabei so. Habe ich im Hintergrund zwei Damen gesehen, die sich gerade eine Zigarette angezündet haben. Das war ein sehr schönes Bild. Ich muss weg. Ja, genau. Und wo sind Sie lang gegangen? Apropos dick, ja, ich habe abgenommen, wollte ich nur mal sagen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich werde ja jede Woche beim Plasma- und Thrombozytenspenden gewogen. Diesmal haben sie ein bisschen zu viel abgezapft. Entweder ist die Waage kaputt oder ich habe halt abgenommen. Ich denke mal, ich habe abgenommen. Wie viel? Ja, wie viel wiegst du? 2 Kilo habe ich abgenommen. 2 Kilo ja, habe ich auch abgenommen. Dummerweise. Nee, das ist noch so im das, nein, na, wenn du das übernehmen, na, wenn du es über einen langen Zeitraum, genau, dann kann es schon sein, dass du da so das nächste Plateau, ja, erreichst. Ja. Ich meine, manche versuchen alles und können nicht abnehmen. Ja, ich will damit nur sagen, das kann jetzt nur so ein Peak sein nach unten. Also beim nächsten Mal, wenn da die 2 Kilo auch noch weg sind, dann hast du es wirklich geschafft. Dann hast du es geschafft. Dann bist du endlich einer von uns. Dann gratuliere ich dir. Okay. So, ich möchte jetzt, nein, ich möchte jetzt kurz den Beweis erbringen, dass diese Entweder-Oder-Frage, die ja wirklich kurz war, dick oder doof, dass die offenbar nicht nur 2 Antwortmöglichkeiten hat, sondern 100. Dass man die auch anders verstehen kann. Weil ich sage, doof. Aha. Ich fand doof von dick und doof immer lustiger. Ach so, ne, da hättest du die Frage richtig stellen müssen. Ich habe gesagt, dick oder doof. Ich weiß ja nicht, was du verstehst. Okay. Du fühlst dich aber gleich beleidigt. Pool oder Meer, Marc? Das ist schwierig. Weil ich mag eigentlich so im Pool, aber wenn da Salzwasser drin ist. Wir haben ja vorhin über Therme gesprochen. Da bin ich ein großer Freund davon. Das hat beides seinen Reiz. Auf lange Sicht vermutlich eher Meer. Ja. Stefan? Also Meer war ich schon lange nicht mehr, ehrlich gesagt. Na denn? Ja, im Pool war ich des Öfteren. Aber wenn natürlich das Meer da ist, dann würde ich natürlich das Meer vorziehen. Also ich auch. 100 Punkte, 100%ig Meer, ja, weil Meer ist pures Leben. Ja, ist Natur. Also Pool ist so abgammeln, rumliegen und im Pool schwimmen. Ja. Nee, ist Meer nett, ist Meer. Ist nett, wenn das Wetter scheiße ist zum Beispiel. Dann ist ein Pool. Die Meer kann rau sein. Das Meer kann rau sein, aber. Ja, die raue See. Also Pool ist eigentlich nur besser, glaube ich, für Geschlechtsverkehr. Was? Nein, du kannst auch im Meer. Kannst du es mal wiederholen? Taub geworden? So. Ihr müsst lauter sprechen. Ich bin ohnmächtig. Ja, genau. So, nur zur Info, ich springe diesmal ganz wild. Ja. Aber das ist, dahinter steckt eine Strategie. Taktik, ja. Stefan, Marvel oder DC? Ach du Scheiße. Ja, habe ich gewusst. Ja, von wem? Marvel ist doch Spider-Man, oder? Ja. Ja, dann Marvel. Auf jeden Fall. Dann musst du aber auch noch einen DC-Charakter nennen. DC kenne ich gar nicht aus. Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman. Letzte Woche war ich beim Kumpel und da waren die Kinder zu Gast und da haben wir natürlich den neuen Spider-Man gesehen. Okay. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Also bei dir war Marvel, ja? Ja, auf jeden Fall Marvel. Weil du gerade Aquaman im Mund nahmst. Aquaman ist so ein schlechter Superheld, auch so als Comics damals gewesen, dass er sich selber auf die Schippe genommen hat schon, weil er so erfolglos war. Und ich glaube, wenn man sich den Film Aquaman anguckt, wobei die DC-Filme nicht schlecht sind, glaube ich, nimmt er sich auch da selber auf die Schippe. Mhm. Aber ich bin auch 100% bei Marvel. Absolut. Ja, absolut. Wir wollen es ja mal einigen. Mein Ding. Ich habe die fast die komplette Amazing Spider-Man-Reihe. Das füllt bei mir ein ganzes Bücherregal. Amazing Spider-Man, da gab es ja nur 2 Filme. Ich habe ja Comic. Ja, die mag ich gar nicht. Ja, nee, siehst du, Amazing Spider-Man ist nur eine von vielen Spider-Man-Reihen. Es gibt Ultimate Spider-Man und es gibt den Friendly Neighborhood Spider-Man. Und interessant ist, und das finde ich bei Comics generell cool, sie sind für unterschiedliche Zielgruppen gemacht. Mhm. Amazing Spider-Man, da ist Spider-Man so um die 30. Bei Spectacular Spider-Man ist er 60? Ist er Schüler oder sowas. Ultimate Spider-Man ist so völlig überzogen und überzeichnet. Ne? Also ganz gut gemacht. Hm. Ganz gut gemacht. Hm. Gut, dann haben wir Brille oder Kontaktlinsen, Stefan? Ganz klar Brille. Die Frage ist blöd, weil man sieht es ja ins Gesicht geschrieben. Ja. Bei Marken bin ich auch mal gespannt. Aber die Erklärung würde ich gerne dazu Die Erklärung, es liegt daran, ich habe ja eine Brille nicht ohne Grund und Kontaktlinsen kommen für mich nicht in Frage. Warum nicht? Weil das nicht funktionieren wird, wurde mir mal gesagt. Ach so. Das liegt irgendwie am... Ach, deine Brille hat Parameter, die über Kontaktlinsen nicht steuerbar wären. Ja, und es wäre nicht so gut für meine Augen. Ah ja, okay. Ja. Und, Marc? Ich bin ganz klar Fraktion Kontaktlinse. Erstaunlich. War auch ein leidenschaftlicher Kontaktlinsenträger. Hab dann allerdings irgendwann festgestellt, dass es war eine komische Zeit. Ich hatte nicht mehr das Geld, um mir die leisten zu können. Bin viel durch die Clubs getingelt und bin einfach ein paar Mal zu oft irgendwie aufgewacht mit den Kontaktlinsen morgens noch irgendwie in den Bett. Augen. Achso. Genau, und das war dann nicht ganz so prall für die Augen natürlich. Ich würde ganz gerne Kontaktlinsen tragen, aber bei mir ist tatsächlich jetzt, wie das, was du zu Stefan gesagt hast, meine Augen sind gerade derart parametrisiert, dass du das mit den Kontaktlinsen nicht so abbilden kannst. Guck mal, ich habe eine Brille, um in die Ferne zu gucken. Das ist so der Normalfall. Jetzt brauche ich noch eine extra Brille für die Bildschirmarbeit. Ja, also okay. Eine kurze Entfernung, so 1,5 Meter, sagen wir mal. Brille dann flexibler. Ja, das ist es. Wenn man die Kontaktlinsen endlich so bauen könnte, wie Gott es gewollt hat, nämlich, ja, dass du die Parameter der Linse quasi in Echtzeit ändern kannst, mhm, je nachdem, wo du hinguckst. Ist ja mit dem Chip irgendwann möglich. Genau, und zwar gibt es da eine Technologie, dass du irgendwie eine bestimmte Spannung anlegst und dann ändert sich die Krümmung der Linse. Und also im Labor gibt es das irgendwie alles schon. Ja, Renés Handy ist ja noch dran. Ja, ich mach's ja. Check. Ey, unglaublich. Das ist auch der immer im Kino dann sein Klingelton. Ja, ich stehe auch oft zum Telefonieren und laufe rum. So, waren wir noch nicht fertig. Ja, aber diese Technologie ist leider irgendwie noch nicht ausgereift und deswegen muss ich Brillen tragen. Ja, so. Genau. Ich kann ja da eigentlich gar nicht mitsprechen, weil ich ja gar keine Brille trage. Ich würde üben, René, dann schaffst du das. Nee, aber ich würde ganz klar auch Brille sagen, weil, also ich kann es mir nicht vorstellen, so eine Dinger in mir in die Augen zu legen, das kann nicht gut tun. Ne? Und eine Brille ist doch, also wo ist denn da der Nachteil bei einer Brille? Naja, für viele ist es Ästhetik, glaube ich. Ne? Ah, ja, aber weißt du, wie manche Leute ohne Brille... Also ja. Brille, du hast ist richtig gerade im Sommer. Du hast gerade abgehabt, die Brille, und ich dachte, siehst du komisch aus ohne Brille, setz sie bloß wieder auf. Ja, es ist ungewohnt. Aber wenn eine Brille ist aus vielerlei Gründen ist die unpraktisch. Ja. Eine schnelle Bewegung und die Brille kann wegfliegen. Na, wenn sie nicht optimal sitzt. Im Osten diese Sportbrillen mit diesen runden... Ja, das kennen wir aus dem Westen auch, aber das ist urst unbequem. Echt? Ja. Des Weiteren hast du ein eingeschränktes Sichtfeld. Ja, du musst, also ich kann nicht so sitzen und die Augen ganz nach rechts machen, weil dann blicke ich irgendwie schon aus der Brille heraus, also du, an den Gläsern vorbei. Ist es so? Und an den Rändern der Gläser, je nach Schliff, hast du gegebenenfalls nicht, siehst du nicht mehr scharf. Also ich habe zum Beispiel Gleitsichtgläser, die haben zwei Sweet Spots. Also Gleitsicht heißt ja, du guckst nach unten, also und an den unteren andere Rändern. Linsen. Nein, du guckst unten an den Rändern irgendwie raus, dann kannst du auf nahe Entfernung, kannst zum Beispiel lesen, oder guckst oben raus und dann kannst du eben in die Ferne gucken. Das heißt, du hast zwei Brennpunkte oder Brennweiten. Aber das übergangslos? Ja, das ist genau der Punkt. Du hast zwei Sweet Spots. Ach so, das heißt, meintest musst du. Okay, wenn du die aufhast und guckst ein bisschen nach rechts, ja, dann siehst du nicht mehr scharf. Du musst wirklich immer den Kopf in die Richtung setzen. Und das ist nervig. Echt? Ja. Ich meine, also, die können Leute zum Mond schicken, aber... Nee, aber weißt du, ich sehe eine Brille so als eigentlich als so super Tool, weil du... Wie cool ist das denn? Du stellst dir so ein Ding auf und plötzlich siehst du, was dir die Natur nicht gegeben hat. Oder siehst mehr als die Natur möchte, dass du siehst. Ja. Das ist doch ein geiles, das ist so ein Add-on, so ein cooles. Ja, aber als Kontaktlinse ist besser, ist noch besser. Ja gut, hast recht. Der Vorteil ist, sie bewegen sich mit. Wenn du die Augen rollst, siehst du die ganze Zeit scharf. Ja. Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Dann sage ich mal, Wasser mit, also Mineralwasser mit oder ohne Sprudel? Das ist ein guter Zeitpunkt jetzt, um zu rülpsen, Stefan. Wenig Sprudel. Wenig. Genau, also ich trinke sehr selten. Warum nicht ohne? Pures Mineralwasser. Warum nicht? Immer gemixt mit irgendwelchen Sachen. Ach so, okay. Geschmack. Du trinkst kein pures Wasser? Leitungswasser höchstens. Das dann ohne Kohlensäure. Und wenn es mit Kohlensäure aus dem Magen kommt, uiuiui. Ich trinke mein Leitungswasser nur mit Kohlensäure. Ja, wo war klar. Im Strohhalm. Aus dem Bier. Nee, Marc. Mit oder ohne Kohlensäure? Ich mag es auch nicht mehr so sprudelig wie früher noch, aber ausschließlich mit Kohlensäure. Ob nur viel oder wenig, nur mit. Ja. Also ohne Kohlensäure finde ich. Ja. Hatte ich auch nicht eine so Zeit. Ich hatte das eine Zeit lang, da hatte ich das Gefühl, mir wird schlecht von Wasser ohne Kohlensäure. Hat sich aber gelegt, ich trinke nur Leitungswasser. Schön, ja, genau. Und ist in Berlin ja luxuriös, ja. Wenn man das runterkriegt und das ohne Prügel runtergeht und unten bleibt, es muss kalt sein. Warm ist nicht so gut. Ja. Und komischerweise, wenn ich aus der Flasche trinke, dann würde ich eher zu mit Sprudel greifen. Aber auch, weil es für mich ein anderes Getränk ist aus der Flasche, seltsamerweise. Also ich verstehe auch nicht, warum man stilles Wasser in Flaschen kauft, wenn man doch Leitungswasser. Ja, genau. Gut, haben wir das auch Aber getrennt. Sehen wahrscheinlich andere. Da haben wir wieder dick und doof. Dick und doof. Dick und doof, genau. Urlaub mit Bahn oder mit Auto? Stefan. Bahn. Mach ich ja erst. Bahn ist bequem, ist super. Und ich würde auch mittlerweile immer die erste Klasse buchen. Weil es einfach schön ist. Wie viel teurer ist das prozentual? Das kann man sagen? Kommt drauf an. Nee, kann man nicht direkt sagen. Kann man irgendwas sagen? Also ich denke, es ist bestimmt 100 Euro teurer. Naja, es kommt immer drauf an. Also darfst du ja nicht vergessen, erste Klasse enthält ja schon eine Sitzplatzreservierung. Das sind ja Kosten, vier die sich ausgleichen. Oder zwei? Wenn du jetzt allein fährst, nee, 4 Euro. Aber wenn du jetzt mit drei Mann fährst, hast du schon 12 Euro. Gut, also wenn die erste Klasse nur 4 Euro teurer ist, dann bin ich voll dabei. Also als Beispiel, ich habe jetzt für Mai eine Fahrt nach Leipzig gebucht im ICE erste Klasse. Und das sind 12 Euro Unterschied zwischen erster und zweiter Klasse. Alles klar. Und da bin ich voll bei dir. 12 Absolut. Euro kann ich auch noch zahlen. Absolut. Ja. Und ein Fensterplatz. Ja, und du sitzt halt alleine und du hast mehr Beinfreiheit. Ne? Und ja, mega. Warte mal, erste Klasse sitzt du alleine? Du sitzt dann so im Großraumabteil. Erste Klasse ist ja 2 und 1 an Orten, nicht 2 und 2. Deswegen hast du vielleicht die Chance, auch alleine am Fenster zu sitzen. Okay. Und mit Tisch oder ohne? Ich brauche keinen Tisch. Aber nee, sind in der Bahn nicht wie im Flugzeug. Doch, also, das gibt es auch. Nicht überall. Aber du kannst ja mittlerweile. Ich kenne in der Bahn nur Tische, wenn du gegenüber sitzt. Dann ist ein Tisch da. Ja. Aber in der Rücklehne vom Vordermann nicht. Natürlich, da sind ja immer. Da sind immer Tische. Zum Klappen. Und dann kommt der Zugsteward durch mit dem Tomatensaft. Nee, nicht ganz. Das ist doch kein Flugzeug. Dann werden wir mal in der ersten Klasse einen Podcast aufnehmen. Das ist gut. Dann müssen wir uns mal ein weites Ziel. Ja, so in der ersten Klasse im Flugzeug. Ja. Wir mal eine Folge Marc, Auto oder Flugzeug? Auto oder Bahn. Nach Möglichkeit auf jeden Fall der Zug. Genau wie Stefan sagt, das ist ein so viel entspannteres Reisen. Aber das geht leider nicht immer. Das aber stimmt. Da, wo es geht, würde ich immer den Zug vorziehen. Also ich habe im Vorfeld, wo ich mir diese Frage ausgedacht habe, was wirklich mit sehr viel Denkarbeit zu tun hatte, bin ich an dieser Frage auch hängen geblieben. Ja. Weil ich im Rahmen einer Familie mit Kindern immer anders Auto. Ne, es ist so, das ist auf den ersten Blick komfortabel. Ja. Also eigentlich, wenn die Frage ist mit Kindern, Urlaub, Auto, klar. Aber wo sind denn die alten Zeiten hin, wo man seinen Koffer einfach in den Zug gepackt hat und dann mit dem Koffer vom Bahnhof aus zur Unterkunft? Das ist, glaube ich, das Problem. Städtereise kannst du mit dem Zug machen und so, obwohl Ferienwohnung. Ja, du musst dich dann vielleicht abholen lassen. Ist es doch deutlich günstiger, mit dem Zug zu fahren, als ein Auto zu nehmen, oder? Jetzt mal von Benzinkosten her, wenn man nicht jetzt gerade nach Brandenburg fährt. Nein, gerade in Deutschland ist Zugfahren scheiße. Toll. Ja, gerade weite Strecken. Ja, dann lieber Auto, ja. Ja, es ist immer die Frage, was einem wichtiger ist. Nachhaltigkeit oder Bequemlichkeit oder tatsächlich nur der schnöde Mammon, also ob es preiswerter ist oder nicht. Also wir gehen davon aus, dass es innerhalb von Deutschland nicht preiswerter ist, mit dem Zug zu fahren. Na, in der Familie kommt schon ordentlich was zusammen. Ich wollte gerade sagen, bei der Familie, da kommt Das ist ja fast nachhaltiger tatsächlich mit dem Auto. Nee, obwohl es ist nie nachhaltiger, mit dem Auto zu fahren. Ja, aber beim Auto muss wieder einer fahren. Das ist halt... Der Fahrer. Ja. Ja, da fährt der Fahrer. Dann kein Urlaub, ne? Also beim Zug, da fährt auch der Fahrer. Der Fahrer hat keinen Urlaub, nein. Ja, genau, das ist schlimm. Der Fahrer trägt den Koffer runter und der hat dann auch keinen Urlaub. Ich denke, das Thema wird uns noch in vielen Folgen verfolgen. So, warte, ich hast du noch eine letzte Frage? Bitte. Was, nur noch eine? Ja. Wieso? Wir hängen. Okay. Oh Mann, das ist aber fies jetzt. Ja, dann musst du dich entscheiden. Ja, dann machen wir lieber noch ein paar Fragen und lassen die Witze weg. Was? Nein. Hast du den Aufschrei gehört von den Fans? Das geht ja gar nicht. Das also, dann nehme ich barfuß über die Wiese oder mit Schuhen? Natürlich mit Schuhen. Warum nicht barfuß, Stefan? Ich habe schon mal, also über die Wiese mag es vielleicht noch gehen, aber ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht mit barfuß über irgendwelche Wiesen. Über irgendwas. Stefan läuft generell nicht barfuß über irgendetwas. Ja. Ja, Marc, barfuß oder zu Fuß? Barfuß, barfuß oder mit Schuhen über die Wiese? Barfuß. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, das ist echt ein tolles Gefühl. Ja, du hast die Chance. Bitteschön. Das ist ein... Dinge zu berühren. Marc, das Mikrofon steht hier. Ja, ich rede laut genug. Nee, du stehst ja hinter dem Mikrofon. Die Leute beschweren sich doch immer, dass ich rumbrülle. Also, Dinge zu berühren, egal mit welchem Körperteil, macht sie wesentlich... Ich hab grad Kühler im Kopf. Ruhe bitte. Macht sie deutlich realer. Ja. Also ich erinnere mich an einen berühmten Vorfall, wo ich in New York war und das nicht Empire State, sondern das World Trade Center einfach berührt habe. Ich habe es einfach angefasst mit den Händen. Angelenkt. Und dadurch hat es das auch für mich wesentlich realer gemacht. So eine Wiese ist einfach, nimmt man ganz anders wahr, wenn man da mit nackten Füßen rüberläuft. Marc hatte die Hose nicht unten am World Trade Center, um dagegen zu pullern, sondern einfach, um es mehr zu spüren. So kann man es auch sagen. Warum tue ich mir das an? Ja. Also ich sage ganz ehrlich, barfuß oder über die Wiese oder mit Schuhen, ich sage auch mit Schuhen, weil ich wahrscheinlich als Kind... Weil ich auch schlechte Erfahrung mit einer Wiese hatte. Mhm. Und eine Wiesenbegegnung? Eine Wiesenbegegnung. Mir hat meine Biene in den Fuß gestochen. Ja, okay. Und vielleicht war es das. Ach, Herrje. Es war nicht der Hundehaufen, es war die Biene. Dann bist du ganz nah an, ich verlasse das Haus nicht mehr, weil mir könnte ja ein Stein auf den Kopf fallen. Nein, dafür gar nicht. Genau. Das ist eine Kindheit, eine kindliche Prägung. Ein traumatisches Erlebnis. Ja. Das musst du überwinden, das geht. Genau. So, und ihr merkt es schon, es ist etwas lauter geworden. Die Kindertagesstätte dazu. Ja, wir könnten jetzt ja sagen, Marc, gut, uns betrifft es ja nicht, wir haben ja keine Kinder. Ein Grund mehr. Nein. Genau, ich hätte jetzt eine total... Wie krass so aus. Wir können für die Witze ja woanders hingehen. Was können wir? Für die Witze woanders hingehen. Oder wir holen jetzt einen Stock raus und gucken Stock und Speicher. Ja. Nee, ich würde sagen, wir machen jetzt unseren Witz bei dir. Nee, das kann ich mich nicht konzentrieren. Also lass uns woanders hingehen. Wir haben... Ich glaube, das macht er extra. Ja. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt. Dann hat er... Ja, wieder was er gemacht. Also, okay, wo gehen wir hin? Wir gehen ein Stückchen weiter, beschweren uns erstmal bei den Eltern von den Kindern. Genau. Die waren doch hier irgendwo in der Nähe. Ihr wolltet doch eh zum Hackischen laufen. Nicht so weit weg. Also, wir gehen 2 Meter ins Wasser, hier an den Strich. Okay, dann machen wir das. Okay, dann hören wir uns gleich wieder zum Witzbett. Wir haben uns hier versammelt. Wir mussten ja... Wir haben die Kinder jetzt in die Spree geworfen und jetzt ein bisschen ruhiger. Genau. Die Eltern haben uns versichert, dass die Kinder ins Heilhaus... Oder ins Internat, sagen wir es mal so, damit sie keinen Blödsinn mehr machen können. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte von Marc gedacht, dass er da durchgreift. Hat er sich nicht getraut. Auch nicht, als das Mikrofon aus war. Ja, bei laufenden Verfahren da. Achso, okay. Verstehe. Okay. Also, ja, fand ich schon ziemlich respektlos. Also, wir haben doch gesehen, dass wir da was machen. Und vor allen Dingen hat Marc sie ja auch freundlich darauf hingewiesen, dass sie ruhig sein soll. Ja. In seiner liebenswürdigen Art. So ist das. Aber egal, wir lassen uns davon jetzt nicht beirren. Wir stehen jetzt an der Spree, direkt am Wasser. Deswegen ist es auch so ein bisschen kalt geworden. Hier in der Abenddämmerung, denn die Sonne geht ganz unter. Aber schöne Atmosphäre. Wie romantisch. Ja, und wir kommen jetzt, wie romantisch, zum Witzbattle. Frei nach dem Motto, der Winterspeck ist weg. Jetzt haben wir Frühlingsrollen. Bitteschön. Der Witzbattle in Folge. Hat er schon den ersten Witz weggehauen. Ja, in Folge 84. Für Sie das Niveau. Genau. eine Arie. Und wer fängt an? Natürlich der Mahak. Wenn ein Schäfer seine Tiere verprügelt, dann ist er doch ein Mähdrescher, oder? Oh, das Niveau. Nicht besser. Bitteschön. Ich habe einen meiner bekannten langen Witze. Also, eine alte Frau, eine Hexe, die ist so ein bisschen rollig, weil es ja Frühling, ne? Und da läuft sie durch den Wald und auf ihrer Schulter sitzt ein Rabe. Und auf jeden Fall trifft sie im Wald einen attraktiven jungen Mann. Und da wird ihr richtig warm ums Herz. Und da sagt sie, du, junger, hübscher Mann, wenn du erkennst, was für ein Tier ich auf meiner Schulter trage, dann verspreche ich dir eine Liebesnacht mit mir. Und der jüngste Typ so, eine Kuh. Und sie, ist leider nicht richtig, aber weil du es bist, lasse ich das mal durchgehen. Ja. Sehr toll. Woran erkennt ein Schwabe, dass es Frühling wird? Der Nachbar bringt die Schneeschaufel zurück und leiht sich den Rasenmäher aus. Ich sehe, wir haben beide dasselbe Thema gegoogelt. Echt? Ja. Gegoogelt? Okay. Runde 2 mit Marc. Okay. Eine Mutter sitzt mit ihrer kleinen Tochter im Bus. Courtesy übrigens, Phipps Asmussen, der Selige, bei dem habe ich das gehört. Also, eine Mutter sitzt mit ihrer kleinen Tochter im Bus, die Kleine schaut aus dem Fenster und sieht an der Bushaltestelle einige Prostituierte, die auf Kunden warten. Sie fragt die Mutter, was sind denn das da für Frauen? Und sie so, na, die sind verheiratete Frauen, die da auf ihre Ehemänner warten. Der Busfahrer dreht sich empört um, mischt sich ein und sagt, erzählen Sie dem Kind doch nicht so Blödsinn. Was sind Nutten, die für Geld mit jedem schlafen? Das Mädchen hakt nach. Mutti, aber wenn die mit jedem schlafen, dann kriegen die doch auch so viele Babys. Was wird denn aus denen, sagt die Mutter, Busfahrer. Gut gekontert. Okay, gut, ja gut. Was passiert, wenn man mit Viagra verdünntem Wasser die Erde düngt im Garten? Man kann die Regenwürmer als Nägel benutzen. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, ich habe heute ein paar, naja, ich sag mal, da mache ich mich nicht beliebt bei Frauen. Witze. Warum sagt man, Frauen sind Multitasking-Talente? Na, weil sie auf zwei Parkplätzen gleichzeitig parken können. Oh, gut, der noch nie gehört. Der ist gut. Aber den hat, der gefällt euch. Ich merke schon. Ja. Ding Dong. Hallo, wer ist dort? Paketdienst, ich habe hier ein Paket für Ihren Nachbarn. Entschuldigung, ich kann Sie nicht verstehen, die Verbindung ist so schlecht. Das ist doch eine Gegensprechanlage. Tut mir leid, ich bin im Tunnel. So macht Marc das immer. Ja. Ja. So, Pärchen, ne? Gibt da immer mal die Situation, wo man so sich nicht miteinander so gut versteht. Und ja, klassische Situation. Ja, und sie, ja, was säufst du denn so? Und er, am liebsten Pilz. Okay, gut aus der Affäre gezogen. Passt mal auf, ja. Heute ist zwar das Wetter schön, aber so zickig wie das Wetter manchmal ist, wird es nicht von Petrus, sondern von Petra gemacht. Ja. Sehr gut. Sind wir schon Runde 3? Ja. Oder Bonusrunde? Auf der Buslinie 88 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Der Polizist erkundigt sich nach dem Unfallhergang, fragt den Busfahrer, wie genau kam es denn zu dem Aufprall mit dem vollbesetzten Bus? Also, genau, du war gerade hinten beim Kassieren. Sehr gut. Ja. Auch von Phipps Asmussen übrigens. Sehr gut. Die Deutsche Bahn hat eigentlich nur 4 Probleme. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Oh, den haben wir jetzt, glaube ich, schon zum 12. Mal. So ein Quatsch. Das ist eine der Sachen, die immer lustiger werden. Ja, ich finde auch. Ne? Ja. Heute ist übrigens morgen Donnerstag. Übrigens noch, wusstet ihr, nichts aus China hat jemals so lange gehalten wie Corona. Oh. Ich bin zwar nicht Oliver Pocher, genau. Aber ich erzähle trotzdem noch einen Bonus. Dann einen noch. Da werde ich mich auch nicht beliebt machen, bei niemandem, aber so halt. Eine Frau kommt zu ihrem Mann und sagt, ich habe die Schnauze voll, ich mach Schluss. Ja, so, wieso das denn? Ja, weil du mich ständig über mein Gewicht lustig machst. Er sagt, ach, Schatz, du sei doch nicht so. Komm, nimm dir 2 Stühle, setz dich zu mir, wir können doch über alles reden. Oh, oh. So, Frühling, Sonnenschein, 2 Gänseblümchen, die schon einige Wochen sich gegenüberstehen, gucken sich an und lächeln sich zu und dann sagt das eine zum anderen, ich liebe dich. Dann schauen sie sich wieder ganz lange an und dann sagt das andere, ich dich auch. Und ja, dann wieder langes Warten und dann sagt das eine Gänseblümchen, wollen wir eine Biene rufen? So. Ach, das war schon. Ja, da war schon Applaus, hast du gar nicht gehört. Habe ich ja nicht gehört, stimmt ja. Applaus hier an der Spree, genau. Okay, ich überlege, ob ich noch einen... Die Wellen klatschen an die Spundwände. Okay, pass auf, Informatiker-Witz, den kennt ihr aber, ne? Telefonieren 2 Informatiker. Na, wie ist das Wetter bei dir? Caps Lock. Was? Shift ohne Ende. Shift ohne Ende, das ist gut. Und? Ja, das ist gut. Das war das Witzbattle und wir müssen noch was Neues verkünden. Marc und René. Nein, was? Ja. Das sollte Geheimnis bleiben. Nein. Was denn? Für alle, die sagen, Mann, die Witze sind aber so cool, aber ich habe mir das gar nicht gemerkt und ich habe keinen MP3-Player. Ja. Könnt ihr die Witze jetzt auch auf unserer Webseite nachlesen? Genau. Für die aktuellen Folgen auf jeden Fall. Für die alten Folgen holen wir das nach. Und wer Lust hat, uns zu helfen dabei, der meldet sich einfach. Genau, wie viele Witze haben wir denn schon? Da müssen wir jetzt ein bisschen detaillierter werden. Ja. Also, wir erzählen die Witze hier immer, aber es ist nicht so, dass wir die alle irgendwie so aufgeschrieben haben. Vor allen Dingen die älteren Jahrgänge. Das ist alles irgendwie bei der Sintflut verloren gegangen. Deswegen, wir müssen uns die Sachen selber anhören und die dann extra notieren. Rausschreiben ja. Neu. Und die rausgeschriebenen Witze, die kommen dann auf unsere Plattform, auf unsere Website. Und da könnt ihr uns tatkräftigst bei unterstützen. Bitte genau. Meldet euch, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ganz kurz, wie viele Witze sind aktuell verzeichnet? Weil das müssen wir schon... Da musst du mal nachgucken. Du hast doch Internet. Na, was war denn der letzte Stand? Ich habe mir das nicht gemerkt. Es sind schon ein paar hundert, oder? Na, es sind von locker 10, 15 Folgen haben wir die Witze schon. Also sind ja dann grob gerechnet 3... Wir sagen mal 5 mal 10. Also bestimmt schon an die 200 Witze. Also 200 Witze für euch zum Nachlesen, jetzt schon online. Genau. Verlinkt in den Shownotes auf unserer Webseite, kommt ihr von jeder Folge auf die entsprechenden Witze der Folge. Genau. Ja. Übrigens, die Webseite ist berlin-podcast.de. Nee, also das musst du nochmal üben. Ja. Ja, und dann würde ich sagen... sind wir am Ende der Sendung angekommen. Folge 83 haben wir hinter uns gebracht. Direkt von der Spree. Genau. Und lasst euch nichts erzählen da draußen, denn ihr wisst es, ich bin nicht Oliver Pocher. Ja, da haben wir es auch nochmal gehört. Bling, da haben wir es auch nochmal. Und in dem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Kommt gut durch den Frühling. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast-Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. Ja, sehr schlau. Na toll, ist doch nicht dein Fahrrad. Krieg doch so nie wieder verkauft. Das ist ja super. Oh, jetzt kommt die Sonne. Oh, was ist das immer? So, die klauernden Belger kommen natürlich immer wieder zurück. Nee, ich glaube. Da vorne werden sie versorgt. Herzlich willkommen zu Plärrende Belger Teil 5. Heute senden wir aus dem Nikolaiviertel. Und gleich hören Sie Plärrende Belger. Kommen wir vorher. Also, sag mal, sind wir die drei Stooges? Wer sind denn die drei? Ihr seid einfach so. Läuft denn die Aufnahme schon? Weiß ich nicht. Stefan, du bist ja der Rote. Ja, ne? Ich wurde hier nur. Ich wurde angewiesen, mich hier hinzusetzen. 1, 2, 3. Habt ihr die Osterhasen noch? Könnt ihr nicht den Kindern geben? Nee, das ist eine gute Idee. Den muss ich jetzt dafür nicht so in die Sonne halten. Ja. Siehst du schon hier, was schwarz drauf auf Marc seine Hose los. Habe ich die Woche schon durch. Das Osterkörbchen stand tatsächlich so unwitzig auf dem Tisch, dass ich das komplette Körbchen in den Kühlschrank hätte stellen müssen. Weil die Eier hast du angefasst und dann sind die aus dem Papier rausgelaufen. Ach du Scheiße. Warte mal, jetzt mach ich mal hier das Internet aus. Kann ich dann noch die Sachen lesen, die ich brauche? Nein, ich muss jetzt hier nur das WLAN aufspannen für mein Tablet, damit ich mir da die Shownotes irgendwie... Alter, mach das nochmal. Dann verprügel ich deinen kleinen Bruder. Das hat er gehört, komm zurück. Mal sehen, wie das ist hier als Einzelkind. Wir hatten in der letzten Folge schon Polizeieinsatz, ja? Möchte heute keinen haben. Ja, diesmal könnte es einer werden, wo wir laufen müssen. Okay. Diesmal nehmen wir so eine Pylon mit, dann kommen wir in die Luft. Und wo? Wo ist jetzt die Linse? Achso. Ich hab das Gefühl, ich bin zu Gast bei Dick und Doof. Ich bin bei Bernie und Erd. Wenn du sagst, du bist zu Gast bei Dick und Doof, bedeutet das ja, dass du weder dick noch doof bist, oder? So ist es. Da haben wir das jetzt 2 Leute beleidigt, die das beide verstanden haben. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin dick und du bist doof. Die Frage ist bloß, ob ich es umgekehrt besser finde. Ich glaube nicht. Ah, das ist gut. Ist es so? Ja, ich muss schon mal eine Notiz machen. Mach dir doch eine Notiz. Jetzt. Ins Klassenbuch. So, okay. Wir fangen an, ja? Ja. Oh, ja. Einmal hochdrücken. Oh, okay. Leuchte so. Leuchte. Geil. Nimm doch wieder alles. Das ist aber so lose hier. Das ist mir jetzt so ein bisschen... Sagst du, dass es ins Wetter fällt? Nein. Es kann nichts passieren. Ja, dann stellt euch bitte auf. Aber ich sag euch, da so kann so jede Menge passieren. Damit der Zuhörer nicht irritiert wird. Genau. Guck mal, und dann kommt ein Boot vorbei. Zuhörer. Was ist das? Musst du mal winken, der Seeotter kommt. Was machst du denn? Das ist ein Magnet. Oder? Ich habe eine metallene Scheibe gefunden. Das ist ein Magnet. Könnte sein. Ja, nee, her. Hör auf, dich an technische Geräte halten. Nur ans Auge. Kein Magnet. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi,